Ich habe das heute noch in mir, dieses beschämende Gefühl, in solchen Büros zu sitzen und sich rechtfertigen zu müssen. Immer wieder von Neuem, Deutsche im Exil. Mein Vater war ja Offizier unter Kaiser Wilhelm gewesen. Hatte vor Verdun 1916 das EK bekommen. Ein deutscher Patriot, ein Konservativer. Und wenn man das weiterdenkt, ein Hugenberg-Wähler. Wenn er je in die Verlegenheit gekommen wäre und die Zeit noch erlebt hätte. Vom doktrinären Antisemitismus und den Pogromen abgesehen, hätte mein Vater ja bis zum Jahre 1938 alles gut geheißen, was da außenpolitisch geschah. Dass Österreich zum Reich kam, die Sudetendeutschen heim ins Reich, die Memeldeutschen. Mein Vater war ja ein astreiner Patriot gewesen. Und er hatte das große Glück, in den 20er Jahren zu sterben. Aber ich saß da, ein Jahrzehnt später in London, des Landes vertrieben, nicht nur als Jude. Meine politische Gesinnung hatte mich schon 1929 zum erklärten Feind des Faschismus gemacht. Und aus meiner eigenen Überzeugung heraus wäre ich ja dann genauso nach Wien und Prag und Paris und London gegangen.